Mein Name ist Philipp Moritz und das sind die aktuellen Themen. Schule ohne Noten, Person in Notlage und Maglohe hofft auf Klassenerhalt. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Mit der Neufassung des Erlasses Zeugnisse in den allgemeinbildenden Schulen können Grundschüler Niedersachsen jetzt auch in den Klassen 3 und 4 ohne Noten bewertet werden. Man wolle die Möglichkeit eröffnen, den Druck bei Grundschülern zu verringern und insbesondere mit Lernentwicklungsberichten die Stärken der Kinder hervorzuheben. So der heimische Landtagsabgeordnete Grant-Henrik Tonne. Zum Einsatz der Feuerwehr kam es heute Morgen in der Dr. Frank-Straße in Nienburg. Gegen kurz nach 8 wurde eine vermutlich bewusstlose Person gemeldet, die sich hinter einer verschlossenen Tür befand. Die Einsatzkräfte verschafften sich einen Zugang in die Wohnung und konnten die Person an den Rettungsdienst übergeben. Und wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Die erste Mannschaft der Tischtennissparte des SC Maglohe freut sich nach dem Aufstieg in die Oberliga auf eine spannende Saison. Nach einem zweiten Platz in der vergangenen Verbandsligasaison und einem knappen Sieg in der Relegation gegen Hude trifft Maglohe nun in der fünfthöchsten Spielklasse im Tischtennis auf Gegner wie Göttingen, Jever oder Hagenburg. Spieler Dennis Lau schätzt die Chancen ein. Ja, die schwersten Gegner wären halt, schätzen wir, Ösede und Blede sind für mich die Ausstiegsfavoriten. Ja, unser Ziel ist halt, ja, nicht in den Abstiegskampf zu kommen. Und aber Oberliga gibt es auch eine Zuschauerstatistik, die dann geführt wird und die wollen wir eigentlich gewinnen. Aber letztes Jahr waren die, glaube ich, mit, ich weiß nicht, wer es war, aber ich glaube 60 Zuschauern Schnitt. Also das wollten wir eigentlich schaffen, weil also die Saison hätten wir sie gewonnen mit unseren Zuschauern. Das sind eigentlich unsere beiden Saisonziele, die wir haben. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.